Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 488 an Goethe, Jena, den 21. August 1798. Das Wetter allein hat mich am Freitag und Sonnabend von dem versprochenen Besuch abgehalten, in dem ich doch auch gewünscht hätte, ihre Besitzungen zu durchwandern, welches bei dem Regenwetter nicht wohl anging. Ich kann mich gar nicht daran gewöhnen, fast eine Woche nichts von ihnen zu sehen und zu hören. Unterdessen habe ich einige Dutzend Reime gemacht und bin eben an der Ballade, wobei ich mir die Unterhaltung verschaffe, mit einer gewissen plastischen Besonnenheit zu verfahren, welche der Anblick der Kupferstiche in mir erweckt hat. Dass ich ihnen die zwei letzten Akte vom Wallenstein vorlas und mich von ihrem Beifall überzeugen konnte, ist eine wahre Wohltat für mich gewesen und wird mir den Mut geben und erhalten, den ich zur Vollendung des Stücks noch so nötig brauche. Auf der anderen Seite hingegen könnte es mich beinahe traurig machen, dass ich nun nichts mehr vor mir habe, worauf ich mich bei dieser Arbeit so recht freuen kann. Denn ihnen das fertige Werk vorzulesen und ihrer Zufriedenheit gewiss zu sein, war im Grund meine beste Freude, denn bei dem Publikum wird einem das wenige Vergnügen durch so viele Misstöne verkümmert. Humboldten habe ich vorigen Freitag geantwortet und ihm von dem Schicksal seiner Schrift Nachricht gegeben, die ihn hoffentlich ganz zufriedenstellen wird. Eben unterbricht mich unser Prorektor Paulus. Ich schreibe morgen Abend ein Mehrers. Leben Sie recht wohl. Meine Frau grüßt aufs Beste. SCH